Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For our lives before you. Unser Leben vor dir. Thank you for the power of your word. Wir danken dir für die Kraft deines Wortes. And your promises. Und deine Verheißungen. Your testimonies. Deine Zeugnisse. Your commandments. Deine Gebote. Father, we so want to walk in a way. Wir wollen so wandeln. That is really pleasing in your eyes. Der dir wohlgefällt. That brings joy to your heart. Und der dir im Herzen Freude bringt. I pray that you would use your word tonight in our lives. Und ich bete, dass du dein Wort in unseren Herzen heute benutzt. And I ask this in Jesus' name. Und ich bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's look at Matthew chapter 13. Lass uns zuerst zu Matthäus 13 blättern. I want to read the parable of the sower and the seed. Und ich will dieses Gleichnis von dem Seher und dem Samen erzählen. Jesus speaks the parable. Jesus spricht dieses Gleichnis. And then he explains it. Und dann erklärt es. So let's start with verse 18. Lass uns mit Vers 18 beginnen. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. So oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was ins Herz gesät war. This is the one whom seed was sown beside the road. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. And the one on whom seed was sown on the rocky places. Bei dem auf das Steinige gesät ist. This is the man who hears the word. Dieser ist es, der das Wort hört. And immediately receives it with joy. Und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Yet he has no firm root in himself. Er hat aber keine feste Wurzel in sich. But is only temporary. Aber es ist nur ein Augenblick. And when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. Und wenn Bedrängnis entsteht und Verfolgung um des Wortes willen, so nimmt er zugleich Anstoß. And the one on whom seed was sown among the thorns. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist. This is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of riches choke the word. Dieser ist es, bei dem das Wort, die Sorge der Zeit und die Betrug des Reichtums das Wort ersticken. And it becomes unfruitful. Und es bringt keine Frucht. And the one on whom seed was sown on the good soil. Bei dem aber, auf den die gute Erde gesät ist. This is the man who hears the word and understands it. Dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Who indeed bears fruit and brings forth some a hundredfold, some 60 and some 30. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Now go to Luke chapter 8. Jetzt gehen wir zu Lukas 8. And let's read the parable again. Und jetzt lesen wir nochmal dieses Gleichnis. Now these parables were spoken by the Lord many times. Diese Gleichnisse wurden vom Herrn oftmals erzählt. And here's another version of it. Und das gibt hier noch eine weitere Version. From the Gospel of Luke, im Lukas-Evangelium, verse 11. Vers 11. Now the parable is this. Hier nun das Gleichnis. The seed is the word of God. Der Samen ist das Wort Gottes. Now the parable was a sower who was sowing seed. Das Gleichnis war ein Seemann, der die Saat verstreut. Reaching into his bag of seeds and just sowing seeds. Der in seinen Beutel hineingreift und die Samen verstreut. Just sowing them as far as he could. Und er streut den Samen so weit und überall hin. My father always did this. Mein Vater hat das immer so gemacht. Every springtime he would sow seeds. Im Frühling würde er Samen säen. Remember when he redid the whole front yard and it was only dirt. Ich kann mich erinnern, als er den ganzen Garten eben neu gemacht hat. He brought a bulldozer in and landscaped the whole thing. Und er hat einen Traktor herein und hat den ganzen Acker neu aufgegraben. And then he just spent hours sowing grass seeds. Und dann hat er eben Stunden verbracht, um Grassamen zu säen. Some fell on the wayside. Mache fallen auf den Wegrand. And that's where people walk. Das ist dort, wo die Leute gehen. Some fell on stony soil. Mache auf den steinigen Boden. Some fell among the thorns. Mache unter die Dornen. And some fell on good soil. Und manche auf guten Boden. I read this parable for the first time when I was 18 years old. Ich habe dieses Gleichnis das erste Mal gelesen, als ich 18 Jahre alt war. And it struck fear into my heart. Und es hat irgendwie Furcht in mein Herz gebracht. Because I was sure I was the seed sown among the thorns. Weil ich war mir sicher, dass ich jemand bin, bei dem der Samen zwischen die Dornen gekommen ist. That I would be choked by the cares of the world. Und dass ich irgendwie erdrückt würde durch die Sorgen der Welt. And I remember being on my knees and saying, "Oh dear God, please." Ich erinnere mich auf meinen Knien betend zu Gott, bitte. I know this is me. I know. Ich weiß, das bin ich. Ich weiß es. Please deliver me. I don't want to be that person. Erlöse mich davon. Ich will nicht so wie diese Person sein. We are one of these. Einer von diesen vier sind wir. For sure. Sicherlich. Tonight we're one of these. Heute Abend, so wie wir hier sind, einer von denen trifft zu. Look at now one more time. Luke 8, Lukas 11. 8, Vers 11. Now the parable is this: the seed is the word of God. Der Samen ist das Wort Gottes. Those beside the road are those who have heard. Die, die auf dem Weg sind, sind die, welche hören. Then the devil comes. Dann kommt der Teufel. And takes away the word from the heart. Und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. He will do that tonight to some people here. Und wird das heute zu manchen von uns tun. The word is sown. Das Wort ist gesät. And the devil comes in with a lie. Und der Teufel kommt mit einer Lüge. And as you walk away, und wenn du weggehst, the devil comes in with a projection, kommt der Teufel mit einem Vorsatz, from the atmosphere or Atmosphäre, a thought from the subconscious mind, oder ein Gedanke vom Unterbewussten, and the truth that we heard, und die Wahrheit, die wir hörten, in Matthew 15, in Matthäus 15, is now neutralized, wird jetzt neutralisiert. The word becomes neutralized. Und das Wort wird zunichte gemacht. The devil does it, der Teufel tut das, and it's gone. Und es ist weg. One more time. Lesen wir es nochmal. Those beside the road are those who have heard. Die aber an dem Weg sind die, welche hören. Then the devil comes and takes away the word. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort weg. From the heart. Aus ihren Herzen. So that they will not believe and be saved. Damit sie nicht glauben und errettet werden. This has a double application. Und das hat eine doppelte Anwendung. First of all, it means they will not be saved from eternal separation from God. Erstens heißt das, dass sie nicht getrennt werden von der ewigen Trennung von Gott. But salvation is more than that. Aber Errettung ist mehr als das. Salvation in James chapter 1, die Errettung in Jakob 1, verse 21, Vers 21, we receive the word of God in meekness, wir empfangen das Wort Gottes in Sanftmut, implanted in our hearts, eingepflanzt in unser Herz, which is able to save our souls, welches fähig ist, unsere Seelen zu retten. There's marriages that God wants to save tonight. Es gibt Ehen, die Gott retten will. There's people that God wants to deliver from a particular problem tonight. Und es gibt Leute, die Gott retten will von einem bestimmten Problem heute Abend. But as they walk away, aber wenn sie weggehen, the word will be taken out of their hearts. Wird das Wort aus ihren Herzen weggenommen. Like as easily as a bird would fly down and just eat the seeds off the wayside. So einfach wie wenn ein Vogel kommt und das den Samen von der Oberfläche wegpickt. People who will spend eternity, Leute, die ihre Ewigkeit separated from God, von Gott getrennt sein werden. People who have heard the word, Leute, die das Wort gehört haben, and it did nothing. Und es hat nichts vollbracht. They did not believe it. Sie haben es nicht geglaubt. Verse 13. Vers 13. Those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort hören mit Freude. And these have no firm root. Und diese haben keine feste Wurzel. They believe for a while. Sie glauben für eine Zeit. And in time of temptation. Und in der Zeit der Versuchung. Fall away. Fallen sie ab. There's people like that here tonight. Und es gibt Leute in der Kategorie hier. You don't have a root. Sie haben keine Wurzel. A firm root. Eine feste Wurzel. There is a root. Es gibt eine Wurzel. But it's not firm. Aber sie ist nicht gegründet. Rocks in the soil. Das sind Steine im Boden. You know what they are? Und das sind, was ist das? These are strongholds. Das sind Festungen. These are areas of personal preference in my heart. Das sind Bereiche des persönlichen Vorzugs in meinem Herzen. You gotta listen to this or you'll miss it. Du musst zuhören oder du wirst es schon. I've seen this for 20 6 years now I've been a Christian. 26 Jahre bin ich Christ und ich habe das gesehen. Stones in the heart. Steine im Herzen. The word is sown. Das Wort ist gesät. And it starts to take root. Und es nimmt Platz, es nimmt Wurzel. And suddenly it hits a stone. Und plötzlich trifft es auf einen Stein. That means I don't know if I agree with this. Das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Because I don't know if I like this. Weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich mag. A stone. Ein Stein. An area in my life. Ein Bereich in meinem Leben. Where I am not willing to say. Wo ich nicht gewillt bin zu sagen. Thy will. Dein Wille geschehe. The stone is. Der Stein ist. My will. Mein Wille. I'm not changing in this area. Ich will mich da nicht verändern. Pastor Rob, you can preach till you are black and blue in the face and fall off the stage and faint. Pastor Rob, du kannst predigen, bis du blau und grün im Gesicht bist und Purzelbäume schlagen und von der Bühne fallen. And I will never come to Sketchboard. Und ich werde niemals evangelisieren kommen. I will not. Ich werde es nicht tun. You can preach on soul winning until you roll over and die. Du kannst über Seelengewinnen predigen, bis du dich umrollst und stirbst. You can tell me 100 times. Du kannst mir 100-mal sagen, that he that wins souls is wise. Dass der Seelen gewinnt, weise ist. That the harvest is plentiful, dass die Ernte reich ist, but the laborers are few. Aber die Arbeiter wenig. You can say it a million times, preacher. Du kannst das millionenmal sagen, Prediger. But it's not touching my heart. Aber mein Herz berührt das nicht. You're not getting me out there. Du kriegst mich nicht. I'm not opening my mouth. Meinen Mund werde ich nicht a aufmachen. Stone. Ein Stein. A stone. Ein Stein. In the heart. Im Herz. A lot of stones. Viele Steine. A self-righteous stone. Ein selbstgerechter Stein zum Beispiel. My whole job. Meine Aufgabe. I've been here 18 years. 18 Jahre bin ich schon da. And I see people come and go. Und ich sehe, wie die Leute kommen und gehen. I see a lot of stones in the heart. Und ich sehe viele Steine im Herzen. I've seen stones in my own heart. Ich habe die Steine in meinem eigenen Herzen gesehen. Some stones are still there. Manche Steine liegen noch da herum. But aber a good soil, ein guter Boden, is a person who is honest, ist eine Person, die ehrlich ist. It is an honest and good heart. Es ist ein ehrliches und gutes Herz. And it means this. Und das heißt das. I am honest about the condition of my soil. Ich bin ehrlich über den Zustand meines Bodens. There is no good soil. Es gibt ja eigentlich keinen guten good Boden. Soil. Ein guter Boden. Good soil was prepared. Guter Boden ist jemand, der vorbereitet by ist God. Von Gott. Good soil is soil that is honest. Guter Boden ist ein Boden, der ehrlich with ist. The stones. Mit den Steinen. With the thorns. Mit den Dornen. An honest and good heart. Ein ehrliches und gutes Herz. Honest because it's transparent before God. Ehrlich, weil es offen ist vor Gott, ganz and rein. Good und gut, because it wants God's will. Weil es Gottes Willen will. Now there are people who have a transparent heart. Es gibt Menschen, die haben ein transparentes Herz. But it's not a good heart. Aber es ist kein gutes Herz. And they fool themselves. Und sie narren sich selbst. Because they're not really really honest with the motives of their heart. Weil sie nicht ehrlich sind mit den Motiven ihrer Herzen. They can quote the verses. Sie können die Schrift zitieren. And they can say, I'm doing this for the Lord. Und sie sagen, ich tue das für den Herrn. This is for Jesus. Das ist für Jesus. Get out of my way. This is for Jesus. Weg von aus dem Weg. Das ist für Jesus. But the heart. Aber das Herz. The heart has not gone to the cross. Das Herz war nicht am Kreuz. Honesty with the condition of whether my heart is good or not. Ehrlich zu sein, ob mein Herz eben in einem guten Zustand ist, Lord, oder nicht. Are my motives right here? Herr, sind meine Motive ehrlich? Please. Bitte. I can deceive myself so easily. So leicht kann ich mich selbst täuschen. And what I want more than anything is to be like David. Und was ich mehr will als alles, ist so zu sein wie David. In Acts chapter 13. In Apostelgeschichte 13. He was a man after your own heart. Ist ein Mann nach deinem eigenen Herzen. In verse 22. In Vers 22. David, a man after God's own heart. David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Maybe you're sitting here tonight. Und vielleicht sitzt du heute hier. And this is speaking right to you. Und das spricht zu dir. David, a man after God's own heart. David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Maybe you're starting to breathe a little heavy right now. Und vielleicht wird's dir eng um die Brust. Atmest schwer. Can someone be like that? Kann jemand so sein wie David? A man after God's own heart? Ein Mensch nach Gottes eigenem Herz. A man who served his generation well? Ein Mann oder Mensch, der seiner Generation gut gedient Lord, hat. Oh Herr. Can I be a person like that? Kann ich so eine Person sein? Your word is speaking to my heart. Dein Wort spricht in mein Herz. Let's go back to the parable. Gehen wir zurück zum Gleichnis. Verse 13 again. Vers 13. Those on the rocky soil. Die aber auf dem Felsen. Are those who, when they hear, receive the word with joy. Sind die, welche, wenn sie das Wort hören, mit Freude aufnehmen. These have no firm root. Und diese haben keine Wurzel. They receive the word of salvation with joy. Und sie nehmen das Wort der Errettung mit Freuden auf. Jesus died for your sin and you can have the gift of eternal life. Jesus starb für deine Sünde und das ewige Leben ist ein Geschenk von ihm. Yes. Ja. God did it all. Gott hat das alles gemacht. Yes. Ja, ich. They who walk uprightly will he will withhold no good thing from them. Und die aufrecht gehen, kein Gutes wird er von ihnen vorenthalten. Yes. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything will be added to you. Such zuerst das Königreich Gottes und alles was mit ihm ist und alles wird dir zugefügt werden. He cares for the lilies. Und kümmert sich um die Lilien und die Vögel. He cares for you. Und auch für dich. I love it. Ich liebe das. Preach it, preacher. Predige das, Prediger. Love it. With joy. Und mit Freude wird das aufgenommen. And suddenly und plötzlich a while goes along, eine Zeit lang weg, and there's a conflict between the word und es gibt einen Konflikt zwischen dem Wort and a particular area of my life. Und einem bestimmten Bereich in meinem Herzen. Maybe it's alcohol. Vielleicht Alkohol. Maybe it's drugs. Vielleicht Drogen. Something in my life that I would do anything if this could just be God's will. Alles, ich würde alles tun, wenn das nur Gottes Wille wäre. Oh Lord, make this your will. Bitte Herr, mach das, dass das dein Wille ist. I can't live without this. Make this your will. Ich kann da ohne das nicht leben. Bitte mach. Oh, I hate that this is not your will. Ich hasse das, dass das nicht dein Wille ist. Help me. Hilf mir, Herr. Lord, I want your will. Deinen Willen will ich tun. But there's a side of me that doesn't. Aber es gibt diese Seite, die nicht will. Help me. Hilf mir, Herr. I am open before you. Ich bin offen vor dir. This is a stone in my heart. Das ist ein Stein in meinem Herzen. Verse 14. Vers 14. The seed which fell among the thorns. Das aber unter die Dornen fiel. These are the ones who have heard. Sind die, welche gehört haben. And they go on their way. Und hingehen. And they are choked with the worries and riches and pleasures of this life. Und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden. And bring no fruit to maturity. Und nichts zur Reife bringen. They heard the word. Sie haben das Wort gehört. They believed it. Sie haben es geglaubt. They were on their way in obedience. Sie waren auf ihrem Weg in Gehorsam. They received it. Sie haben es empfangen. They said yes. I want to be a soul winner. Sie sagten, ja, ich will ein Seelengewinner sein. Take up your cross and follow me. Nimm dein Kreuz und folge mir nach. Yes. Ja. A disciple. Ein Jünger. He who gives a cup of cold water in the name of a disciple shall not lose his reward. Der ein Glas Wasser jemandem gibt, einem Heiligen, wird seine Belohnung nicht verlieren. Cold water. Kaltes Wasser. I want to be a disciple. Ich will ein Jünger sein. A disciple. Ein Jünger. The call of God. Die Berufung Gottes, awesome. Unglaublich. Holy, holy, holy is the Lord. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Said Isaiah. Sagte Jesaja. In Isaiah 6. In Jesaja 6. And he was looking at the throne. Und schaute auf den Thron. And the Lord was saying. Und der Herr sagte. Who shall go for us? Wer wird für uns gehen? And Isaiah said. Und Jesaja sagte. Here am I. Da bin ich. Send me. Schick mich. I want to be like that. So will ich yes, sein. Yes, here am I, Lord. So ich hier bin ich, Herr. Robert Prokop. Send me. Schicke mich. Yes. When I was in Bible college. Als ich in der Bibelschule war. I only went to Bible college. Bin ich nur in die Bibelschule gegangen. For my own heart. Um meines eigenen Herzens willen. I had no idea of Christian work at all. Ich hatte keine Ahnung von christlicher Arbeit. I just wanted to save my life. Ich wollte nur mein Leben retten. It was so full of rocks and stones es and thorn bushes and everything. Herz voller Dornbüsche und Steine. I just had to go Steine to Bible college Felsen. Just to survive. Und ich musste in die Bibelschule gehen, nur um zu überleben. And I was in my second year. Und in meinem zweiten Jahr. I was finishing. Ich war gerade abzuschließen. And there was someone in the dormitory with us. Und es war da jemand mit mir in dem in, dort, wo ich geschlafen habe. I so looked up to this guy. Und ich habe ihn so bewundert. He was like, wow. Er war unglaublich. A disciple. Ein Jünger. This guy knows everything about everything. Dieser Mensch weiß alles über alles. And he loves everybody. Und er liebt alle. And everything I read in the Bible is this guy. Und alles, was ich in der Bibel lese, das finde ich in diesem Menschen and I thought, wieder. What an awesome guy. Was für ein unglaublicher Mensch. Oh Lord, if I could be half this guy. Wenn ich nur halb so sein könnte I would wie der, give my right eye. Würde ich was geben? My right eye. Würde ich mein rechtes Auge geben? My right eye, my right ear. Würde ich mein rechtes Ohr, mein rechtes Auge geben, meinen kleinen Finger. No, I give my hand. Meine Hand. And I remember. Und ich erinnere mich. Thinking, what will I do when I graduate? Was werde ich denn tun, wenn ich fertig bin? Oh, I'll go somewhere and maybe be a song leader or something. You know? Ich werde irgendwo hingehen und ein Gesangsführer sein. Build schools in India or something. Oder vielleicht you know? Schulen in Indien bauen. Something like that. So in der Richtung. And I remember und ich erinnere mich, this guy graduated. Dieser Mensch hat abgeschlossen mit der Schule. And we all knew this guy was going to be the most awesome preacher. Und wir wussten, dass er die Begabung hat für den großartigsten Prediger. Because we saw it in him. Weil wir haben es gesehen. When he shared the word, wenn er das Wort geteilt hat, we were just listening. Würden wir zuhören. And he would walk into the dormitory. Und er würde in dieses Haus kommen. In dormitory. Schlaf in Studentenheim. And he would say, "How's it going, Jungs?" Und er sagte, wie geht's, Burschen? Any questions about the word? Fragen über das Wort Gottes. Yeah, I got some questions. Ja, ich habe Fragen. Noch und noch. Sit with us, und er würde sitzen und mit uns arbeiten. I said to the Lord, und ich sagte dem Herrn, I will go anywhere this guy goes. I would love to be his song leader. Ich gehe überall hin, wo der hingeht, und ich würde gerne seinen Gebets für Gottesdienst führen. And then he graduated. Und dann hat er abgeschlossen. Received his diploma. Und hat sein Diplom empfangen. And then someone said to me, und dann sagte mir jemand, did you hear? Hast du gehört? I said, hear what? Hör was denn? He said, this guy is leaving. Dieser Mensch geht weg. I said, and? Und? He's not going to be a preacher. Und er wird kein Prediger sein. What? Mm-hmm. No, he's just leaving. Er geht ganz he's einfach going so. Away to college somewhere. Und er geht auf eine Schule, auf ein to College, make a career. Um eine Karriere zu starten. Which is okay. Das ist in Ordnung. But not for this guy. Aber nicht für ihn. I ran up to the dormitory. Und ich bin in das Studentenheim hinaufgelaufen. And I ran into the dormitory. Und bin ins Heim gelaufen. I walked over to him. Und zu ihm gegangen. I said, is it true? Und ich sagte, ist es wahr? Are you leaving? Du gehst. Put his head down. Und er hat seinen Kopf geneigt. He said, yeah, Rob, I'm leaving. Und er sagte, ja, Rob, ich gehe. I said, why? Warum? You are so awesome. Du bist so begabt. We love you. Wir lieben dich. We all look up to you so und wir ehren dich so sehr in jedem Bereich. You're not gonna go for it. Und du wirst nicht abschließen. I said, why? Warum? And he said, und er sagte, 'cause I don't want the responsibility. Ich will die Verantwortung nicht, sagte er. I said, you don't want the responsibility? Die Verantwortung willst du nicht tragen. Okay. And I walked out of the dormitory. Und ich bin hinausgegangen. And I was walking down through the woods. Und ich bin durch die Wälder gelaufen. And I began to cry. Und ich habe geweint. And I said, God, ich sagte, Gott, I don't think much of myself. Ich denke nicht über mich viel nach. But if you give me the ball, aber wenn du mir den Ball gibst, I will run with it. Werde ich laufen damit. Mit aller meiner Kraft. Give me one chance. Eine Chance will ich haben. Give me the ball. Den Ball will ich haben. I promise you. Ich verspreche dir. I will run with my whole heart. Ich werde mit meinem ganzen Herzen laufen. Despite myself. Trotz meiner selbst. I was the thorns. Ich war sicherlich in den Dornen. I was the thorny soil. Ich war sicherlich ein dorniger Boden. We all are the hard soil. Wir alle haben Stein im Herz. We all the first one, the hard soil. Der harte Boden, this der Weg. This is the soil that's bitter. Das ist ein bitterer Boden. People have walked on it. Leute sind drauf herumgetrampelt. People who are just stuck in the bitterness of heart. Leute, die in der Bitterkeit ihres Herzens gefangen sind. They don't want to hear anything about anything. Nichts wollen sie von nichts hören. Well, that was me too. So war auch ich. And how about the stones in my heart? Wie ist das mit den Steinen im Herz? When the word would come. Wenn das Wort kommt. And say, they that win souls is wise. Und sagt, die, die Seelen gewinnen, sind weise. Not me. Ich nicht. Oh no, oh no. Ich sicher nicht. And you hear word after word. Und du hörst Wort nach Wort. Follow God. Folgt Gott nach. The will of God. Der Wille Gottes. Be pure. Sei rein. Be loving. Liebend. Be kind. Freundlich. Be hospitable. Gastfreundlich. Be friendly. Freundlich. Be patient. Geduldsam. Oh Lord, you're hitting a lot of stones in there. Herr, da sind viele Steine bei mir drinnen. Und ich glaube, die letzte Botschaft, die kann ich nicht überleben. Wow! But there it is. Aber da ist es. A big stone. Ein großer Stein. Lord, we can't have a chance. You can't make that your will. Das kannst du nicht deinen Willen machen. It'd be so easy if that was just your will. Das wäre so leicht, wenn das nur dein Wille wäre. Can you change my heart, oh God? Kannst du mein Herz ändern, Herr? I just want to be honest about my problem. Ich will nur ehrlich sein mit dem Problem. See, Lord, I'm the stony soil. Ich bin ein steiniges Herz. I'm so full of stones. Ich bin so voller Steine. You can make a rock wall out of me. Du könntest von mir eine Steinmauer bauen. Please, I just want your will. Deinen Willen will ich tun. And then the thorns. Und dann die Dornen. The cares of the world. Die Sorgen der Welt. What will happen to you, Rob? Was wird mit dir passieren, Robert? Live for yourself a little bit. Leb für dich selbst Think ein bisschen. You. Denk über dich You're nach. Getting older. Du wirst alt. What will happen? Was wird passieren? You will die, an du old wirst man sterben, ein alter Mensch. On the streets begging. Auf der Straße begging. Bettelnd wirst du. How do you like that? Was, wie magst you du das? Don't do that. Du wirst doch nicht betteln wollen. Don't take the promises too far. Nimm doch die Verheißungen nicht zu weit. Nobody does. Niemand macht das. So, you don't either. So auch du nicht. The cares of the world. Die Sorgen der Welt. What about this? Was denn, wenn das passiert? What if I follow God, was, wenn ich Gott nachfolge? And he sends me to Africa. Und er schickt mich nach Afrika. And I get malaria. Und ich bekomme die Malaria. And I die. Und ich sterbe. What if? Was? I'm worried. Ich habe Angst und Sorgen. I'm worried. Ich habe Sorgen. The cares of the world. Die Sorgen der Welt. Oh. Erwürgen uns. You hear the word. Du hörst das Wort. Don't forsake the assembling of yourselves together. Verlasse nicht die Versammlung der Gemeinde. Excuses, excuses. Wir haben es gehört. Entschuldigungen. We heard the puppets sing today. Wir haben die kleinen Puppen gehört. The preacher's too loud. Der Prediger ist zu laut. He's too quiet. Er ist zu leise. He's too unconventional. Er ist zu unkonventionell. He's too American. Er ist zu amerikanisch. He's too friendly. Zu freundlich. He's too unfriendly. Zu unfreundlich. He's too close to me. Er ist mir zu nahe. He's too far from me. Er ist zu weit weg. Every possible excuse. Jede Entschuldigung nur möglich. To keep the word. Damit man das Wort from bearing fruit. Zum Fruchtbringen bringt. I walk out. Ich gehe hinaus. I received it with joy. Ich habe es mit Freuden empfangen. Oh boy, I love that message. Diese Botschaft, wunderbar. Man, wasn't that great? War das nicht großartig? And then your car doesn't work well. Und dann funktioniert der Starter nicht, das Auto stirbt ab. Und die Sorgen der Welt. I gotta get a part-time job. Ich muss unbedingt eine Teilzeitarbeit bekommen. Ich muss Geld verdienen. I don't care anymore if I miss church every week. Mir wurscht, wenn ich die Gemeinde nicht komme. Someone's gotta take care of me. Jemand muss mich um mich kümmern. If God can't do it, I gotta do it. Wenn Gott sich nicht um mich kümmern kann, dann ich muss das übernehmen. And the cares of the world. Und das sind dann die Sorgen der Welt, die uns bedrücken. And in time of temptation. Und in der Zeit der. No, it doesn't say that. It says it bears no fruit. To maturity. Es steht hier, dass sie nicht zur Reife bringen werden. The fruit starts to come up. Die Frucht, die kommt. Things are happening. Es passieren Dinge. Relationships are building. Beziehungen formen sich. The person's beginning to be used. Die Person wird benutzt. And all of a sudden, und plötzlich it gets choked. Wird es erwürgt. And the fruit just remains on the dead tree. Und diese Frucht verbleibt auf einem trockenen Baum. Never came to maturity. Ist niemals zur Frucht, zur Reife gekommen. Here it is, verse 15. Vers 15. But the seed in the good soil. Das in der guten Erde. These are the ones who have heard the word in an honest heart. Sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen. An honest and good heart. Ein redliches und gutes Herz. And hold it fast. Das Wort festgehalten. Why do they hold it fast? Warum halten sie es fest? Because the last thing they think about themselves is that their heart is honest and good. Weil das letzte, was sie denken würden, ist, dass ihr Herz redlich und gut ist. Oh Lord, see the stones. Oh Herr, sieh doch die Steine. Oh Lord, see the thorns. Sieh die Dornen. Oh Lord, see the hardness of my heart. Sieh die Härte meines Herzens. I'll never make it. Ich schaff das nicht. I'm gonna perish. Ich werde umkommen. I'm gonna fall away. Ich werde einfach wegfallen. I need help. Hilfe brauche ich. Here comes the word. Und da kommt das Wort. Hold it. Nimm es. I'm holding it. Ich halte es. Hold it. Ich halte es. Keep holding it. Halte es doch. Hold it. Halte es doch fest. But I'll never make it, Lord. Aber ich schaffe es nicht. I'm a stony heart. Ich habe ein steiniges Herz. No, you're not, son. Hast du nicht, mein Sohn. You're not. Hast du nicht. You got the heart I'm looking for. Du hast das Herz, nach dem ich suche. You got an honest heart, ein redliches Herz, that wants my will. Das meinen Willen tun will. You have been good soil. Du bist all along. Guter Boden von Anfang bis Ende. You'll bear fruit. Und du wirst Frucht zur Vollendung and we hold bringen. On to it. Und wir halten an dem Wort fest. Because we know the potential of our heart. Weil wir kennen das Potenzial unserer Herzen. You know, in Matthew chapter 13 it said this. In Matthäus 13 sagte es. There was those who heard the word and did not believe and were not saved. Die, die das Wort gehört haben, nicht geglaubt und nicht gerettet waren. Then there were those. Dann gab's jene. Who were the stony soil? Die der steinige Boden did sind. Not have a firm root. Die nicht eine feste Wurzel hatten. This is the fear of God. Und das ist die Furcht Gottes. Proverbs 1:7. In Sprüche 1:7. It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wo es sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. It says in 1 Kings 11. Im 1. Könige 11 that steht. That Solomon did not wholly follow the Lord like his father David. Dass Solomon nicht dem Herrn nachgefolgt ist wie sein Vater David. The fear of the Lord. Und die Furcht des Herrn. And it says, und es sagt, I just want to read this and I'm going to end. They did not have a firm root. Sie hatten keine feste Wurzel. They received it with joy. Sie haben es mit Freude empfangen. And they immediately fell away. Und sie sind sofort abgefallen. People have asked this question. Leute haben diese Frage gefragt. Who do these seeds speak of? Von wem sprechen diese Samen? I think the first person, die erste Person, is unsaved. Ist die, die nicht gerettet war. The word came, das Wort kam. He was indifferent. Er war völlig gleichgültig. The second person, der zweite, we don't know. Wir wissen es nicht. The word came, das Wort kam. It made a sprout, es machte einen Spross. The person fell away. Und das Person fiel um. Do you know that Christians fall away? Christen fallen ab. People who are going to heaven, Leute, die im Himmel sind oder sie sein werden, fall away. Sind auch abgefallen. In my opinion, in meiner Meinung, this second person, die zweite Person, no one knows keiner whether weiß, they were saved or not saved. Ob sie nun gerettet oder nicht sind. Unsaved people who come to church, they fall away. Ungerettete in die Gemeinde, die in die Gemeinde kommen und abfallen. But careless Christians also fall away. Aber auch sorglose Christen fallen ab. I have seen it, ich habe es gesehen. And I've witnessed it this year, Und ich habe es auch dieses Jahr gesehen. Und ich nehme es jetzt wahr. People who's got stones in the heart, Menschen, die Steine im Herz haben, who are so self-righteous in their own eyes, die so selbstgerecht sind in ihren eigenen Herzen, that would never open their heart and say, God, die niemals ihre Herzen öffnen würden und sagen, Gott, does the problem lie with me? Ist das Problem bei mir? Is it possible? Ist es möglich? Dear God, please. Lieber Gott, that's an honest heart. Das ist ein ehrliches Herz. A person who doesn't do that, eine Person, die das nicht tut, eventually is going to fall away. Wird früher oder später abfallen. They may run from church to church to church. Sie mögen von Gemeinde zu Gemeinde and laufen. They take the stony heart with them. Und sie nehmen dieses steinige Herz mit sich and mit. It's just a matter of time before that same stone shows up again. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Stein wieder zeigt. The reality is, die Realität ist, that the word is my life. Dass das Wort mein Leben ist. We've heard a lot of verses tonight. Ihr habt heute viele Verse gehört. Hold on to one. Und haltet fest an einem dieser Hold Verse. On to two. Oder zwei. Oh Lord, I heard tonight. Herr, heute habe ich gehört. David was a man who served his generation. David war ein Mensch, der seiner Generation gedient hat. Lord, Herr, that touched my heart. Das hat mein Herz. My life is short. Mein Leben ist kurz. I'm a grandmother, you see. Ich bin Großmutter. And I never knew this. Und das wusste ich nicht. Lord, Herr, use me. Benütze mich. In these later years of my life. In den späteren Jahren meines Lebens. Lord, I'm only 9 years old. 9 Jahre bin ich alt. But when I heard that about David. Aber wenn ich das gehört, als ich das hörte über David. My heart just started beating faster. Hat mein Herz schneller geschlagen. That's what I want, Lord. So, das will ich sein, Herr. You hold it. You hold du hältst es fest. You hold it. Du hältst es fest. And hold it. Ganz fest. And it begins to bear fruit. Und es beginnt Frucht zu bringen. The third person, die dritte Person is saved, ist gerettet. My opinion. Das ist meine Meinung. Saved person, eine gerettete Person, received the word with joy, die das Wort mit Freude empfangen on their hat, way to believe, war auf ihrem Glaubensweg and was careless, und war sorglos choked, und wurde erwürgt. Had fruit, hatte Frucht, but the fruit never matured, aber die Frucht ist nicht zur Reife gelangt. And then the person with the good heart, und dann die Person mit dem redlichen Herz. I don't have a good heart. Ich habe kein gutes Herz. My heart is only good when I say, God, mein Herz ist nur gut, wenn ich sage, ich will. My heart, weil mein Herz, Jeremiah 17, in Jeremia 17, on its own is the most deceitful thing I've ever come auf sich across. Allein gestellt ist, täuschend und schlecht. But Lord, aber Herr, thy will be done, dein Wille geschehe, life, bitte in meinem Leben. And will begin ich das. To bear fruit. Und du beginnst Frucht zu bringen. 30, times, 30 Mal, 60, times, 60 Mal, 100, times, 100 Mal. This is our life. Und das ist unser Leben. The Bible. Die Bibel. God's word. Das Wort Gottes. Amen. Amen. So, let's pray. Lass uns beten. And maybe you're here tonight, und vielleicht bist du heute hier. And you have never received Jesus. Und du hast Jesus nie empfangen. You are still the first soil. Du bist noch immer der erste Boden. Maybe. Vielleicht. Maybe not. Vielleicht auch nicht. Maybe tonight, vielleicht the seed has fallen on good ground. Ist heute Abend der Samen auf guten Boden gefallen. The Bible says, die Bibel sagt, for God so loved the world, so hat Gott die Welt geliebt, that he sent his only begotten son, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, that whosoever would believe on him, dass wer auch immer an ihn glaubt, should not perish, wird nicht umkommen, but have eternal life, aber ewiges Leben haben. Do you want eternal life tonight? Willst du ewiges Leben haben heute? Do you want to say amen? Willst du Amen sagen? That Jesus was the Lamb of God? Dass Jesus das Lamm Gottes war? That he takes away the sin of the world? Der wegnimmt die Sünde der Welt? Do you want to say amen? Willst du dazu Amen sagen? Dear Jesus, wash away my sin tonight. Lieber Jesus, wasche meine Sünde weg heute Abend. Take the stones out of my heart. Nimm die Steine aus meinem Herzen. Please. Bitte. I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. Cleanse me. Reinige mich. And maybe you're a believer tonight. Und vielleicht glaubst du heute Abend. And your heart is just like a pebble garden. Und dein Herz ist so wie ein Steinhaufen. Like a rock garden. Ein Steinhaufen. But tonight we can be honest. Aber heute können wir ehrlich sein. And that rock garden. Und dieser Steinhaufen can be transformed to good soil. Kann in einen guten Boden umgestaltet God werden. Can change our heart. Gott kann unser Herz verändern. And maybe you're here tonight, und vielleicht bist du heute Abend and you're hier just consumed with the cares of the world. Und du bist völlig vereinnahmt mit den Sorgen der Welt. Let's pray, dann lass uns beten, that tonight, dass heute Abend, as God speaks to us, so wenn Gott zu uns spricht, that we would be healed, dass wir geheilt würden, encouraged, ermutigt, corrected, zurechtgewiesen, maybe a little bit rebuked, vor die Nase gestoßen, maybe a little bit in a daze, vielleicht in einer Verwirrung, say, oh God, help me, und sage, Gott, hilf mir. Where do I go from here? Wo gehe ich von da hin? To my knees. Auf meine Knie. Let's pray. Lass uns beten. Dear Jesus, lieber Jesus, let this word tonight, lass dieses Wort heute Abend bear fruit in our hearts, in unseren Herzen Frucht bringen. I pray, bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.